Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, deutsche Arbeiter, die Kraft will ich mobil machen. Das ist meine Lebensaufgabe, dass ich in den Volk hineingehe und deine besten Instinkte und deine höchsten Werte mobilisiere, damit ich das Volk feststehe und mich selbst dann auch wieder stark mache. Ich bin dein Sprecher und bin dein Vertreter und bin dein Herold und die Kraft des Volkes ist meine Kraft und deine Stärke ist meine Stärke. Wenn dieser Sonntag mir dann dieses große Vertrauen des deutschen Volkes ausspricht und mich damit erneut zum Sprecher der Nation legitimiert und mich damit berechtigt zu sagen, das, was ich jetzt hier erkläre, das erklärt Deutschland, das erklärt das deutsche Volk, dann werde ich das neue Angebot wieder unterbreiten. Und dann müssten die anderen Staatsmänner, wenn sie wieder glauben, es ablehnen zu können, oder wieder mit ihren symbolischen Gesten und so weiter kommen, anständig genug sein, ihrerseits doch auch einmal die Völker zu befragen. Ich bin der Überzeugung, dass dies überall nur eine einzige Antwort finden wird. Rede nicht von Gästen und rede nicht von symbolischen Handlungen, sondern schließt Frieden. Das ist der Wunsch der Völker. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei den anderen Völkern in der Welt. Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien. Sie werden entstehen und sind bereits entstanden. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? Wir haben bewiesen in diesen 3 Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht, die kann mich nicht richten. Dir unterwerfe mich, richte du mich, gib du ein Bekenntnis ab, ob du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.